denkst du denn, du Berliner Pflanze? Denkst du denn, ich liebe dir nur, weil ich mit dir tanze? Tanzen möchte ich gerne mit dir, du dufte Puppe. Aber in der Liebe, da bist du mir egal. Denkst du denn, dass ich darum wehne? Wenn du mir nicht lieben tust, lieb ich mir alleine. Bei uns auf dem Kuhdamm, das Klima ist famos. Da kann man was erleben, da ist ne Menge los. Der eine hat ihr Schwurf, und wenn der andere spielt, dann haben sich alle beide ganz prima amüsiert. Versucht es doch mal und kommt doch mal her, Berlin ist ne Reise wohl immer noch wert. Nun ruf auf den Funkturm, wir kicken auf Berlin. Zur Linken, da sehen wir City, der Rest ist dufte grün. Der Grunewald, die Havel und die Spree. Und unter uns die Avus und der Lietzensee. Zu später Stunde, ne lockere Runde, bei süßen Bienen und bei kühlem Bier. Kommst du ins Grübeln, darfst nichts verübeln, denn so verrückt, so feiern wir. Nicht mal um elfe und nicht um zwölfe, mein Freund Berlin bei Nacht geht bis um vier. Die Mädchen klimpern mit langen Wimpern, denn so verrückt, so feiern wir. Stets mit Bier, Prost! Schrumm, schrumm, schrumm, der Arbeit, der ist dumm. Solange der Bauch in der Weste passt, wird keine Arbeit angefasst. Schrumm, schrumm, schrumm, wer Arbeit, der ist dumm. Schrumm, schrumm, schrumm, wer Arbeit, der ist dumm. Solange der Bauch in der Weste passt, wird keine Arbeit angefasst. Schrumm, schrumm, schrumm, wer Arbeit, der ist dumm. Schrumm, schrumm.